Ja, hallo liebe Leute zum Uncast, die Folge 51, und ich darf den Mo wieder begrüßen. Hallo Leute, ich grüße dich Rio. Endlich kann ich dich mal sehen. Ja, dank dem Google Hangout, das wir jetzt momentan benutzen, gerade deswegen, ja, so, geht es nämlich ganz gut. Das ist irgendwie anders da. Hier geschaltet wird, als wir das vorher mit über Skype gemacht haben. Ja, Hangout natürlich ziemlich gut geeignet für solche Geschichten. Ja, und wenn ihr bei mir hier so ein extremes Ruckeln seht auf dem Bild und dass die Lippen nicht synchron sind, dann hängt das daran zusammen, dass meine Kamera hier demnächst von mir gelünscht wird und durch eine neue ersetzt wird. Ja, das sind sie halt, die Schrottkameras. Ja. Aber ich kann dich wenigstens sehen. Ich meine, die Leute kennen ja nicht die Möglichkeiten, die wir vorher hatten. Also ich konnte den Rio eigentlich früher nicht sehen. Ja. Ging nicht. Ja. Weil aus technischen Gründen konnten wir das Signal nicht zu mir schicken, sondern nur an Newstream. Ja, so ist das, genau. Und das hat man dann wieder geändert. Durch dieses Hangout jetzt, ja, genau. Ob das jetzt kann ich auch mal Fratzen machen. Ja, Mist, ne? Jetzt kann ich hier gar keine komische Dinger mehr machen hinter Moos am Rücken, ne? Mist. Ja, das geht nicht mehr. Naja, also wir haben heute, soll ich sagen, zwei Themen, eigentlich zwei Hauptthemen. Ne? Das Google Plus und deine Sensation. Ne? Aber so ein paar Sachen vielleicht vorher noch, ja, wo ich ein bisschen kurios fand. In den Taiwan, ja, ist dieses 15 Minuten Fenster, um Programme zu kaufen bei im Android Market, ja, ist illegal, weil das ist zu kurz, ja. Es ist einfach zu kurz, sagt da die entsprechende Stelle. Und deswegen hat Google müssen reagieren, und die haben reagiert, indem sie nämlich alle Apps entfernt haben. Alle Paid-Apps haben die aus Taiwan aus dem Markt genommen. Was heißt das? Ja, leg dich nicht mit Google an, das kann ziemlich übel enden. So. Das fragt sich natürlich nur, für wen übel. Also die Leute dort sind natürlich sehr, sehr sauer, jetzt auch auf die Regierung. Ja. Auf der anderen Seite ist das natürlich keine kritische Masse, die Leute, die Android-Apps wollen. Von daher können die da bei weitem nicht genug Druck ausüben, und Google verliert halt, beziehungsweise die Entwickler auch, verlieren natürlich jetzt Umsatz in dem Land. Also muss natürlich für beide Seiten eine Lösung schnell her. Naja, sehr dubios. Dann noch weitere Gerüchte sind übrigens aufgetaucht über ein sogenanntes Nexus Prime, also der Nachfolger vom Nexus S. Die Leistungsdaten sind genauso fantastisch wie die von dem Gerücht, wo man wissen, dass es ein Fake war. Ja. Und ja, gut. Das wollen wir abwarten, was mit dem Gerücht hier ist, ob das auch hier letztendlich dann wieder nur ein Fake war oder ob das dann was wird damit. Ja gut, April ist ja schon lang vorbei, also der April-Scherz ist es nicht mehr. Nein. Und klingt aber schon interessant. Ja, ich würde es mir auch wünschen, dass diese Leistungsdaten, die da drinstehen, auch tatsächlich stimmen, weil die sind natürlich fantastisch. Ja, im Einzelnen will ich da jetzt nicht drauf eingehen, weil Link ist sowieso drin, und dass man nicht mal sicher ist, dass das mehr als ein simples Gerücht ist, warum man das auch nicht jetzt großartig. Ja, es ist Wunschtraum. Bitte? Wunschtraum von einigen. Der Wunschtraum, ja, das stimmt. Ja. Ich hoffe doch, dass es sich bewahrheitet. Ja, also, das wäre natürlich optimal. Ja. Ja, und das größte Thema kommt jetzt, glaube ich. Nein, noch nicht. Samsung okay. Will, obwohl das ist auch ein großes Thema, Samsung will einen Importstopp von Apple-Produkten jetzt erwirken. Allerdings, ich habe gerade ich weiß allerdings nicht, die Quelle ist nicht sehr vertrauenswürdig, ja, Fox News gestern ja gelesen, dass Samsung hier alle Anstrengungen, Klagen gegen Apple zurückgezogen hat. Und das wäre eine herbe Niederlage, muss man ganz klar sagen. Aber ich kann es nicht bestätigen, weil, wie gesagt, also Fox News traue ich so ungefähr so viel wie jedem x-beliebigen Blog, der vorgibt, eine syrische Blog Lesbe zu sein und in Wirklichkeit ein 40-jähriger Amerikaner ist. Ja, also. Okay. Ja. interessant. Ja. Aber Ja, du hast Thema. anhand von deiner Reaktion merke ich, dass du die Story nicht mitbekommen hast. Ja. Doch, natürlich habe ich die Ah, mitbekommen. gut. Natürlich habe ich die mitbekommen, aber naja. Ich fand halt eben witzig eben den Ausdruck, aber okay. Aber wenn wir schon bei Samsung sind, dann springe ich auch gleich mal zu einem von meinen Themen. Samsung Galaxy S2 hat sich in 55 Tagen 3 Millionen Mal verkauft. Du, ganz kurz, du bist sehr leise momentan. Ich Extrem bin leise. leise. Oh. Okay, interessant. Ich werde hier mit vollem Ausschlag angezeigt. Ja, Ausschlag, aber nicht im Ton. Okay, also hopp. Sprich halt lauter ein bisschen. Gut, dann spreche ich halt lauter. Uiuiui. Ich guck mal, was ich hier noch tricksen kann. Ich guck mal, was ich hier. Nee, hier bin ich auch. Ich habe Gut. vollen Ausschlag. Das scheint irgendwie am Hangout zu liegen. Ja, klar, gehen wir wieder hängen auf die Schuld, ja, alles klar. gut, weiter. Du hast hier noch was geschrieben. Samsung Galaxy hast du eben gesagt. Ja, genau. Samsung Galaxy S2 hat sich in 55 Tagen 3 Millionen Mal verkauft. Das ist eine Hausnummer. Ich bin mal gespannt drauf, wie viel Mal sich das HTC Sensation verkaufen wird. Oder wie viel es verkauft wurde und verkaufen wird. Ja, ich meine, man kann ja die deutschen Zahlen bzw. europäischen Zahlen noch nicht dazu zählen, wegen dieser Vodafone-Geschichte. Aber ich denke mal, dass 3 Millionen von HTC nicht erreicht werden. Ja, das glaube ich auch. Aber nee, aber ich meine, gut, es hat ja Riesenpotenzial, wie wir noch hören werden, ja, mit dem Sensation, ja. Gut, aber jetzt würde ich sagen, wir schwenken mal kurz auf Google Plus. Das ist eines der Hauptthemen heute. Ne? Oh, da werden jetzt einige zittern. Ja, wieso? Ach, wieso zittern? Ja, zittern vor Aufregung. Ach, naja, gut, Ja, okay. wir haben ja einige Anfragen geschickt bekommen. Macht mal bitte Invite und. Ja. Leider ist es nicht mehr so einfach. Nein, überhaupt nicht einfach. Also wir haben es heute nochmal probiert, haben es nicht mehr hingekriegt. Nein. Also es ist wirklich so, dass die alle Möglichkeiten, die vorher funktioniert haben, jemand einzuladen zu, also über Tricks zu Google Plus, das geht alles nicht mehr. Das heißt, leider können wir keine Invites mehr rausschicken, beziehungsweise es waren ja sowieso schon keine regulären Invites mehr möglich, schon eine ganze Zeit lang nicht mehr. Und jetzt wurden auch diese Hintertüren zugemacht. Man kann also wirklich keine Leute mehr irgendwie einladen, zumindest durch keinen Trick, der momentan noch funktioniert. Gut, Google Plus, warum will da jeder hin? Ja, ich sag mal, ist ja die Sache schlechthin. Ja, die Google-Konkurrenz von Facebook, Twitter und was weiß ich alles noch. Ja. Haut offenbar schon mal bei den Geeks voll rein. Hoffen wir, dass es auch bei der normalen Bevölkerung gut reinhaut, sobald eben Google Plus startet. Was ich hier in den letzten Tagen da alles entdeckt habe über Google Plus, das ist eine fantastische Geschichte. Das sind interessante Sachen möglich. Unter anderem sowas wie jetzt hier mit diesem Hangout. Ja. Gut, wir sind jetzt hier nur zu zweit. Was es für Möglichkeiten gibt, wenn dann 8, 9 Leute drin sind in so einem Hangout, ist natürlich abzusehen. Vor allem dann bietet auch das Hangout so eine automatische Funktion, die dann den Sprecher immer quasi im Mittelpunkt hält. Also das heißt, wenn jemand spricht, dann wird der eben groß angezeigt und die anderen sind klein. Aber das Hangout ist nur ein kleiner Teil von dem Google Plus. Google Plus ist ja eigentlich so mehr dieses Social Network, wo man eben Textnachrichten schreiben kann, Fotos und so weiter und so weiter. Und dann entsprechend gibt es auch Google Plus für Android. Und das gibt es auch schon im Market. Auch die Leute, die jetzt noch keinen Google Plus Zugang haben, können sich das schon runterladen. Können natürlich noch nicht viel machen damit. Aber da ist unter anderem auch eine Funktion integriert, die eine App simuliert, die wir gerade letzte Woche vorgestellt haben, nämlich Auto-Uploader. Diese App ist durch dieses Google Plus quasi obsolet geworden, seitdem man will seine Bilder woanders als bei Picasa hochladen. Ja? Also da ist, hat die App natürlich noch die Berechtigung. Ja? Also er lädt einfach alles hoch. Genau, also jedes Foto, was ich mache, jedes Video, das ich drehe, wird automatisch erstmal private hochgeladen und dann kann ich es nach Bedarf freigeben. Genau. Und das auch nur auf Wunsch. Also das heißt, diese Funktion kann natürlich ausgeschaltet und eingeschaltet werden, wenn man das überhaupt nicht möchte, dass irgendwas hochgeladen wird. Das funktioniert also so, ihr macht ein Bild, ja, und dieses Google Instant Upload, der schickt das in ein privates Album zu Twitter, zu Picasa, zu Twitter, die würden sich freuen. Nein, zu Picasa. Und schickt es zu Facebook. Ja, genau. Und dort ist es dann einfach mal schon im Netz. Ihr könnt das einschalten oder ihr könnt auswählen, wann das hochgeladen werden soll. Zum Beispiel könnt ihr sagen, okay, Bilder und Videos sollen hochgeladen werden, egal wo ich bin. Dann kann man sagen, nein, nur Fotos sollen hochgeladen werden, egal wo ich bin. Videos soll er dann bitte erst dann machen, wenn er eine Wi-Fi-Verbindung hat. Oder man kann sagen, nein, überhaupt nicht so hochladen. Erst wenn ich eine Wi-Fi-Verbindung habe, dann die Sachen hochladen. Das ist natürlich eine ganz tolle Sache. Wer also die Bilder nicht sofort im Internet braucht oder eben privaten Album, der kann die Bilder machen, zack, und sobald er daheim ist und sein Handy verbindet sich mit einem Funknetzwerk, mit einem Wi-Fi-Netzwerk, zack, werden diese Sachen automatisch hochgeladen. Man braucht sich also um nichts zu kümmern. Das ist auch ein Teil jetzt bei dieser App und so ein Teil in diesem Rädchen, was Google Plus eigentlich bedeutet. Weil mit der Web-Oberfläche kann man eben dann diese Bilder, die hochgeladen wurden, weiter verteilen und so weiter und so weiter. Gut, also Google Plus ist ja schon auf allen möglichen Seiten jetzt, glaube ich, ausführlich erklärt worden. Was eben interessant ist, ist diese Android-Applikation. Ja, das ist ja natürlich, klar, bei uns ist das Wichtigste. Ne? Und da sieht es jetzt wirklich so aus, ich habe es ja eben schon gesagt mit dem Auto-Upload, dass die wirklich Hand und Fuß hatten, das schon in einer ziemlich frühen Version. Was allerdings zum Beispiel nicht geht, ja, ist das, was wir jetzt hier machen, ein Hangout über Mobiltelefon, über Android, geht noch nicht. Also da gibt es keine Funktion dafür. Und das finde ich ein bisschen schade, aber ich bin sicher, dass da noch was kommt. Wenn nicht, das wäre es vollkommen, also das wäre vollkommen unverständlich, wenn das nicht kommen würde. Dass eben auch Leute mit einem Mobiltelefon in diesen Hangout mit rein können und eben auch ihre Audio-Konferenz da mitmachen. Ja. Auf jeden Fall, was dann wieder umgekehrt nicht geht, ist ein Huddle. diese Funktion, ja, Huddle, heißt eigentlich, dass man so, es ist eigentlich ein Chatroom, wenn man so will, ja, ein Text-Chatroom. Und der wiederum geht nur auf Mobiltelefon und Tablets, aber nicht auf der Desktop-Version. Das heißt, niemand von Desktop kann in den Huddle mitmachen und umgekehrt. Ja, also umgekehrt meine ich natürlich, niemand vom Mobiltelefon kann in einen Hangout gehen. Ja, also es ist schon, es ist auf jeden Fall noch verbesserungsbedürftig, was dieses Teil betrifft, ja. Aber man muss ja bedenken, dass das noch nicht mal ein offizieller, unbegrenzter Test ist sozusagen, sondern noch einer für eine gewisse Gruppe. Und diese Gruppe ist allerdings schon dank den vielen Invites schon ziemlich stark angewachsen. Und ohne Willen von Google, muss man dazu sagen. Ja. Also da sind eigentlich schon weit mehr dabei, als Google eigentlich wollte. Ja, definitiv. Ja, und da geht es schon richtig ab. Also auf meinem Feed, da rauscht es wieder so nur die Nachrichten runter schon. Ja. Die Kommentarfunktionen, ja, sind fantastisch. Also man hat ein richtiger Thread, den man auch schön sehen kann. Die Notifikation, also die, ich sag immer Notifikation, ach, die Benachrichtigungen, ja, in der App sind auch sehr schön gelungen. Man kann übrigens in der Web-Oberfläche auswählen, welche Art von Benachrichtigungen wo ankommen wollen. Also man kann zum Beispiel genau festlegen, ob zum Beispiel ein Invite auf dem Telefon gezeigt werden soll oder nur per E-Mail oder beides zum Beispiel. Oder man kann zum Beispiel sagen, nein, neue Nachrichten oder neue Kommentare zu einer Nachricht, wo ich kommentiert habe, sollen nicht aufs Handy kommen, sondern nur per E-Mail oder nicht per E-Mail, sondern nur aufs Handy und so weiter. Man kann also bei jeder Benachrichtigung auswählen, wo die hingeschickt werden sollen und ob die überhaupt geschickt werden sollen. Bei jeder Art von Benachrichtigung. Das ist auch eine schöne Sache. So kann man nämlich das verhindern, dass das Handy ständig boop, boop, boop, hier Dinger raushaut für unwichtige Benachrichtigungen. Aber gleichzeitig kann man sicherstellen, dass wenn man zum Beispiel eine persönliche Nachricht geschickt kriegt, dass dann trotzdem eine Google-Benachrichtigung aufs Handy kommt, ja, über diese App. Die App arbeitet mit diesem Push-System wie auch eben Mail. Ja. Genau. Ja. Puh, das war jetzt nicht alles, oder? Wir haben da noch 1000 mehr Informationen, dachte ich. Ja. Ach, ich wollte dir die Gelegenheit geben, auch mal was zu sagen, bevor ich jetzt hier Also Google Plus? stundenlang. Bevor Wer ich hat jetzt denn die letzten stundenlang. Tage mehr oder weniger in Google Plus gelebt? Wer? Ich? Ja, Ja. du! Naja, gut. Ich hatte am Wochenende nicht ganz so viel Zeit, aber ich habe mir es am Freitag schon intensiv angeschaut, ja. Also Und was meine absolute Favorite-Funktion ist, sind die Kreise. die Circles, ja. Heißt, sag mal, Ja. heißt das wirklich Kreise in der deutschen Ja, Übersetzung? ja, Ich drehe ja. durch. Nein, das darf doch nicht wahr sein. Ah, das gibt's nicht. Und wie heißt denn Verwerflich. Huddle? Kann ich jetzt nicht sagen, weil das sieht man ja, glaube ich, nur am Ah, ja, genau. Auf deiner App müsste Gespräch es doch erhielt. stehen. Auf deiner App müsste es Ja, aber stehen. die habe ich jetzt nicht offen. Okay. Ja, warte mal, ich guck mal schnell. Dann bin ich mal gespannt. Ja, ich habe ja jetzt ein schnelleres Handy, da ist es ja kein Thema. Ja, Leute, da werden wir auch noch was drüber erfahren über das. Nee, Hat jetzt also tatsächlich die vom App ist Englisch komplett. Gut, wenn es Die kann etwas. man, ich weiß gar nicht, ob man die überhaupt umstellen kann, aber wahrscheinlich nicht erstmal. Aber es macht ja auch nichts. Aber auf jeden Fall, Huddle heißt wahrscheinlich dann, wenn man es umstellt, Huddle. Huddel geschrieben als anstatt LE. Naja, und Hangout bleibt das wenigstens. Nein, das kannst du wieder nur im Bestes. Hangout bleibt Hangout, ja. Gut, sehr schön. Da hat sich nichts geändert, da bleibt es Es wäre beim schlimm, wenn Hangout. das noch als rumhängen übersetzt würde. Nee, also grundsätzlich sind diese Circles oder Kreise oder wahrscheinlich heißen sie in einem anderen Land Ringding, keine Ahnung. Da hat man die Möglichkeit, Personen in sogenannte Circles reinzuschieben und kann dort einmal posten, und zwar nur an diese Leute. Sehr wunderschön gemacht. Also bei Facebook gibt es das zwar auch, aber sehr, sehr umständlich. Und auch nicht unbedingt jetzt in so einer einfachen Form. Man kann diesen Hangout, was wir jetzt gerade hier testen, über einen Circle laufen lassen. Also kann im Circle sagen Hangout und alle Beteiligten sind dann mit drin. Auch klasse Geschichte. Man kann, ich weiß gar nicht, gibt es überhaupt Grenzen bei den Circles? Nicht, dass Also ich ich habe wüsste, jetzt ne? schon einige mal aus Spaß erstellt, aber so wie es aussieht, ist das kann man endlos viele machen. Man kann auch Leute mehreren Circles zuteilen. Also es ist richtig lecker gemacht. Das ist also eigentlich meine Lieblingsfunktion. Und sowas hätte ich bei Facebook oder vermisse ich eigentlich bei Facebook, dass es so einfach und gediegen gemacht werden kann. Mit dem Selektieren. Da kann es auch nicht passieren, dass ich aus Versehen 200.000 Leute einlade. Ja, ja gut, sagen wir mal so, das siehst du vielleicht als Vorteil an, aber für Leute, die nämlich möglichst viel erreichen wollen, die müssen natürlich aufpassen, dass die das public posten und gleichzeitig den Circles, weil das ist nämlich auch eine Funktion. Man kann etwas öffentlich schreiben, dann kann sie quasi theoretisch jeder im Internet sehen, diese Nachrichten, ja. Sollte aber nicht vergessen, das auch den entsprechenden Circles zu schicken, also den Personenkreisen, denn es kann sein, dass die eben gar nicht reingucken in diesen Public Stream, sondern nur eben in ihren, sagen wir mal, Stream von Leuten, wo man eben dann hoffentlich drin ist, ja. Weil das kann man nämlich auswählen auf der linken Seite. Im Web ist dann eben so eine Spalte, wo man auswählen kann, welchen Circle man sehen will oder ob man alles sehen will. Und wenn man dann alle auswählt, kommen natürlich auch die öffentlichen Posts rein. Also auch beim Posten ist es ja so, wenn ich jetzt die Haupt- oder die Root anklicke, Na. Stream, und dort was poste, dann postet er es in alle rein. Gut. Allerdings nicht öffentlich, also Nein, nur nein, um die Moment, Moment. Leute, die. Moment, in alle. Ja, das ist was anderes. Wenn du auswählst All Circles, ja, dann postet er die in alle deine Personenkreise rein, aber nicht öffentlich. Dann musst du auswählen Public. Oder wie das auch immer hier in der deutschen Version bei dir heißt. Es ist englisch gehalten. Ja. Und Also dann bis tut auf das auch diese. öffentlich rausschicken. Und das ist natürlich das Wichtigste für die meisten Leute, die das benutzen, weil die meisten wollen natürlich ihre Status-Updates öffentlich haben. Ja. Und das natürlich dann eine einfache Möglichkeit gibt, dann auch die Posts einzugrenzen, ist auch schön. Ja. Wenn man dann zum Beispiel seinen guten Freunden jetzt eine Einladung schicken will, dann kann man das machen. Ja. Oder wenn man eben mit seinen Familienmitgliedern in Kontakt treten will, dann kann man das schön machen, indem man einfach nur den entsprechenden Circle quasi exklusiv anklickt. Ja. Oh, und dann ist es in Ordnung. Ja. Aber wenn man eben möglichst viele Leute erreichen will, dann hat man eben auch dieses Public-Modus. Und ja, wie gesagt, das ist auf jeden Fall, sollte man das wissen, nicht, dass man danach sauer ist, weil man hier nicht alle Leute erreichen kann damit mit seinen Status-Updates. Ja. Also Public dann auswählen damit, ne, oder öffentlich besser. Ich muss gerade lachen, also ich habe es jetzt gerade eben nochmal gesucht und dreimal darfst du raten, wie das hier in Deutsch heißt. Was denn? Public. Nicht in Kreisen. Nee, oder? Doch. Also, Public Öffentlichkeit heißt im Deutschen nicht in Kreisen. Okay. Also verkehrt man nicht in zu Kreisen. Ja. Bist du sicher? Das kann gar nicht sein. Das kann nicht sein. Das muss was anderes sein. Muss was anderes sein. Ja, Public gibt es hier nicht, das muss es sein. Ja, Public nicht, vielleicht öffentlich oder sowas. Ja, auch nicht. Ja, gut, das würde dann zum Super-GAU gleich kommen, glaube ich. Nee, ich kann hier aber auch nichts posten. Auf jeden Fall wird das ein ernstzunehmender Konkurrent auf Android-Geräten, ja, das ist Google Plus. Ich kann mir durchaus vorstellen, dass es vielleicht auch als Standard-Applikation dann irgendwann, wenn das, sag ich mal, öffentlich tatsächlich dann nutzbar ist, dass das dann als Standard-App im System mit integriert ist. Ja. Ich hab's. Was denn? Es heißt öffentlich. Ja, na siehst du. Gott sei Dank. Ganz so schlimm war es dann doch nicht. Er merkt sich aber die letzte Einstellung, nur so als nebenbei Ja, bemerkt. genau, das ist gut so. Schon müsste ich ja jedes Mal anwählen, dass ich was public will. Ich will es immer public. I'm a public person. Yes, baby. Ja, so sieht's aus. Also, Google hat was Großes vor. Und Android ist da ganz stark mit verflochten. Und ich denke, das wird interessant sein. Allerdings, auch das muss gesagt sein, ja, also eine iOS-App ist da angekündigt. Gibt's noch nicht. Ha, warum wohl? Bestimmt hängt die bei Apple wieder im Verifizierungsverfahren. Ja. Ich bin mal gespannt, ob die durchkommt. Weil es werden ja schon, es werden ja schon Funktionen dupliziert, nämlich zum Beispiel eben FaceTime durch das Hangout. Ja. Und bin mal gespannt, ob die durchgeht. Das wäre ja der Hammer, wenn die nicht durchgehen würde. Das wäre ein Image-Schaden für Apple. Definitiv. Definitiv. Das zeigt nur, dass sie nicht an fairen Wettbewerb teilnehmen können. Ja, aber ich glaube nicht, dass sie das da machen. Also so stur kann selbst Apple nicht sein, dass die quasi das Social Network, das in aller Munde momentan ist, jetzt tatsächlich abdrehen würden oder nicht genehmigen würden. Das wäre eine Katastrophe. Selbst für Apple. Und eine Wettbewerbsverzerrung. Mm. Aber okay. Das ist, das können wir ja auch unmöglich jetzt vorausschauen. Nee, genau. Und aber ich denke nicht. Also ich glaube nicht, dass Apple wirklich sowas jetzt blockieren würde. Nö. Es gibt keinen Grund dafür. Ist ja auch. Ich meine, es ist ja nicht so, dass jetzt die iOS umgeschrieben wird. Ja. Ja, gut, ich meine, das ist wieder ein anderes Thema. Ja. Also obwohl eine Zeitschrift wurde ja schon blockiert. Ne? Es durfte ja auch eine ganze Zeit lang keine anderen Browser geben, weil ja der interne Browser ist ja ein Browser und es darf nicht noch einen Browser geben. Weil es dupliziert eine Funktion des iPhones. Ich weiß nicht, ob das mittlerweile erlaubt wurde. Ich glaube doch der Opera was gehört zu haben, dass es den gibt für iOS. Ich weiß nicht genau. Auf jeden Fall war es die ganze Zeit so. Verschiedene andere Programme haben dann eben alle Funktionen, die quasi von dem Handy aus direkt schon gemacht werden können, dürfen nicht nochmal in anderer Form nochmal gemacht werden von einer App. Ja. Aber ist ja egal. Wir können froh sein, bei uns ist die App nämlich, wie gesagt, schon längst im Market verfügbar. Die kann man runterladen. Diesmal vor allem auch mal interessant, auch in Deutschland, ja, mal zeitnah. Ach Gott, was ist denn da passiert? Ich war wirklich kriegerisch Angst hier. Was soll das hier? Ja, und in vielen, vielen anderen Ländern auch. Also das ist so ein Rundumschlag. Und ich denke auch, dass diese Beta-Phase schnell vorbei sein wird. Ja, nach dem Andrang wird Google wahrscheinlich alles tun, so schnell wie möglich mit einer ersten Release-Version auf den Markt zu gehen. Ah. Also ich kann's wie gesagt nur hoffen, dass es tatsächlich so ist, ja, und es nicht zu lange dauert, ja, weil das wäre nicht gut jetzt. Die Leute wollen und dann sollten sie jetzt auch, wer zu lange hier kurz gehalten wird, der hat früher oder später keine Lust mehr. Auf der anderen Seite ist es natürlich gut, weil so diese Ecken und Kanten, die sollten noch ein bisschen abgerundet werden, bevor eben jetzt die sag ich mal, normalen Leute, ja, da drauf losgelassen werden. Sonst kann das nämlich passieren, dass die ganz schnell sagen, nee, das ist nix, und dann eben auch ihre Bekannten sagen, nee, das ist nix. Und dann, das ist das Ende von einem sozialen Netzwerk dann. Ja, ja, vor allen Dingen Hangout. Man dürfen nicht vergessen, es muss, oder das ganze System muss auf entsprechend vielen Servern verteilt sein, weil Hangout wird einen Haufen Ressourcen fressen. Mhm. Wenn das dann wirklich viele, viele Leute nutzen und das für große, sag ich mal, gemeinsame Gespräche, dann geht das ganz schön auf den Traffic von Google. Ja, also definitiv, ja. Dürfen wir nicht vergessen. Und ich glaube, dass die so viele Ressourcen einfach noch nicht freigeschaufelt haben. Deswegen werden sie es auch noch nicht so weit ausrollen. Das wird, denke ich mal, der Hauptgrund sein. Ja, ja. Wir müssen sie auch langsam machen. Ich meine, die können ja nicht auf, was weiß ich, tausende von Servern das auf einen Schlag ausrollen. Das geht so einfach nicht. Mhm. Da gehören ja Infrastrukturen dazu, die aufgebaut werden müssen. Mhm. Aber gut, ich denke, die werden das schon, die würden es nicht anbieten, wenn sie es nicht leisten können. Also. Okay. Also Leute, ne, haltet Google Plus im Auge. Wenn wir wieder Invites kriegen, würde ich es auf jeden Fall in einen Stream schreiben, in einen Twitter-Stream, damit ihr wisst, wir könnten euch einladen, ja, damit auch möglichst viele Android-Nutzer hier gleich das Google Plus nutzen. Ja, also würden wir uns auch freuen, wenn wir euch dort finden würden. Ja. Auf jeden Fall machen wir da auch noch eine Kontaktinfo dann, wenn das öffentlich dann verfügbar ist, öffentlich zugänglich ist. Und wer weiß, vielleicht ersetzt ja mal sogar unsere Facebook-Seite. Ne? Gucken wir mal. Ja, irgendwann. Im Moment wären es ja noch viel zu wenig Leute, die jetzt da drin sind, dass sich das lohnen würde. Aber meinst du? Vorerst, ja. Also, was ich mir allerdings vorstellen kann, ist durchaus mal eine Sendung mit Hangout, wo wir dann doch den ein oder anderen Gast mit dabei haben. Ja. Also zu den wenigen Leuten muss ich dir sagen, boah, Ich habe in 25 Minuten mehr Benutzer oder Follower bekommen, wie auf Facebook seit die Seite besteht. Also so viel Okay. zu dem Thema. Gut, jetzt würde ich sagen, lassen wir es mal gut sein mit Google Plus. Da werden wir sicherlich in den nächsten Ausgaben sowieso immer mal wieder drauf zurückkommen. Das wird bestimmt ein Dauerthema, bin ich mir ganz sicher, bei dem Ausmaß, was dieses Projekt hat. Ja, wir haben ja noch ein anderes großes Thema, nämlich Ich weiß, was du sagen ta-da-da-da. willst. Wir haben eins, und zwar das Mose HTC Sensation ist jetzt tatsächlich eingetroffen. Und was ist überschwänglich, ja? Was kannst du berichten? Ja, oh, ich habe Tonnen von Informationen. Allerdings, Boah. du hast ein Thema übersprungen. Ich dachte, jetzt Ach, kommt und du kommst übersprungen. zu. Egal, egal. Egal, Das machen wir egal. später dann. Das machen wir später. Hängen wir noch dran, wenn noch Zeit ist. Also, ich habe einige Pluspunkte und leider auch einige Minuspunkte, wobei die Minuspunkte ja nicht so viel sind. Pluspunkt: Das Gerät hat ein geniales Display. Also an alle Leute, die glückliche Besitzer vom Samsung Galaxy S2 sind, muss ich sagen, das Galaxy S2 ist schön, ist sehr kontrastreich, aber an die Detailschärfe vom HTC Sensation kommt es leider nicht dran. So, jetzt muss ich ganz kurz einschauen. Was habe ich gesagt? Was habe ich gesagt? Ja, gib nicht so an. Dich nicht angeben hier. Nein, also grundsätzlich ist es so, die Farben sind wirklich, genauer kann es gar nicht sein, die sind so echt. Ich habe ein Foto gemacht, ich habe das hab ein Foto gemacht, habe es auf dem Bildschirm vom Gerät direkt mit der Originalkulisse verglichen und man sieht keinen Unterschied in den Farben. Ihr habt schon richtig gehört, keinen Unterschied. Das ist unglaublich, das kenne ich eigentlich bisher nur von ISO-Monitoren, die speziell für Grafiker gedacht sind Genau, unkalibriert sind. und kalibriert sind. Also es ist unglaublich, die Farben waren vollkommen identisch. Ist Also unglaublich. jetzt zumindest mal für mein ungeschultes Auge. Ja, gut, okay. Ich meine, das S2 hat zwar sehr, sehr schöne Farben, wenn man es mag, dass halt jede Farbe einfach Überzogen mal ist. verachtfacht wird und übereinander gelegt wird, ist es halt sehr kontrastreich, aber es wirkt nur kontrastreich durch diese extreme Dynamik. Also es ist wahnsinnig scharf von der Auflösung. War total hin und weg. Es ist sauschnell. Also im Vergleich zu Motorola reden wir hier von Welten. Selbst wenn ich den kompliziertesten Aktiv-Hintergrund benutze, mit den größten Ressourcenverbrauch und merkt man es gar nicht. Also es ist unglaublich, wie schnell das Gerät ist. Surfen. Also man braucht ja auch die Geschwindigkeit, weil das sind ja ein paar gute Goodies dabei. Oh ja, es sind sehr gute Goodies dabei. Du sprichst natürlich auf Sense 3 an. Ja, genau. Sense 3 ist also optisch saugut gemacht. Die Wetter-App ist der absolute Highlight. Aber Ja. ich glaube, ist das absolute Highlight. Ja. Aber das geht, glaube ich, schon auch länger. Also auch das von den früheren Versionen sieht recht gut aus. Nur hier kommt halt noch mehr Animation dazu. Es bewegt sich alles. Beim Scrollen vom Bildschirm rechts, links Also im Prinzip, werden die Icons sogar dreidimensional. also da wird die, das wird das Wetter wird da zur Show Ja, auf jeden mit Fall. Also, Animationen und allem Möglichen. Ja. man kann auch verschiedene Städte wählen und speichern und kann dann auch zwischen den Städten hin und her switchen. Kann zum Beispiel gucken, wie sieht's in Tokio aus. Da zeigt er dann natürlich einen schönen Mond an und Ja. ist klar, weil bei denen ist ja dunkel, wenn es bei uns hell ist. Größtenteils, ja. Die Widgets im Allgemeinen von HTC Sense sind zwar gut, mich wundert es nur, dass sie so wahnsinnig viel Speicherkapazität brauchen, Ja. weil so viel sind es jetzt auch wieder nicht, wenn du verstehst, was ich meine. Ja, das ist ein Thema, was schon moniert wurde, dass halt das HTC Sense viel zu groß ist. Viel zu groß. Ich habe ja gesagt, über 700 MB, 740 MB sind es, glaube ich, was da verbraucht wird. Allein nur für die Oberfläche ist zu viel. Aber ja gut, mit so vielen Ressourcen im Rücken, ja, ist es dann halt auch nicht mehr ganz so schlimm. Dazu kommt noch ein Map- und Routenplanprogramm von HTC, welches natürlich lizenziert und bezahlt werden muss, was ich überhaupt nicht verstehe, wenn man Google Maps hat. Also, das kann ich nicht nachvollziehen. Ein Nachteil, es lässt, also ich konnte es bis jetzt noch nicht installieren. Das ist auch wieder so ein Ding. Und jetzt kommt der Hammer. Es ist ja eine 8 GB-Karte dabei. Was schätzt du, was noch frei war, als ich die Karte reingemacht habe? Keine Ahnung. 4,2 Gigabyte. Ja, waren da schon die Karten drauf für das Navigationsprogramm? Ganz genau. Ah, okay. Da ist der ganze Kram nämlich drauf. Dann Delete, ne? Und zack. Ja, also bis jetzt konnte ich es zum Deinstallieren nicht finden. Nein, Bitte auch nicht. wenn das auf der Karte ist, dann kannst du die Karte Backup machen und dann einfach die Karte löschen. Zack. Ja, habe ich mir auch schon gedacht. Wobei, ja, Karte löschen wäre ich vorsichtig, weil es muss ja ein großer Teil von Sense ja da drauf sein. Weil im Telefonspeicher geht das nicht mit 700 MB. Ja, aber die machen das nicht in der Karte, das geht ja gar nicht. Das ist ja dann woanders da. Das ist ja im ROM von dem Telefon dann. Weil das kann ja nicht Ja, es sein. gibt noch so einen 1 GB-Speicher, Das der lässt hier ja. in den Einstellungen gezeigt wird und mit ganz, ganz wenig frei. Ich nehme an, dass das hauptsächlich Sense ist. Super. Also grundsätzlich, wie gesagt, positiv. Sense sehr schön gemacht. Was Apps betrifft, also was hier ganz toll noch gemacht ist, ist das Friendstream. Das hast du ja auch schon mal Oh erwähnt. ja. Also, da möchte ich ganz kurz noch was dazu sagen. Ja. Also, Friendstream, ja, ich mag ja das HTC Sense gar nicht so arg, wobei ich das 3 mir auch noch nicht so genau angeguckt habe. Ja. Da scheint es doch schon einige Unterschiede zu geben. Moment, ich mache gerade mal groß, der Mo hält es gerade mal rein. So, ja, Ach genau. so, schade, es kann wohl nicht umskalieren, habe ich noch gar nicht probiert. Es ist wirklich so, dieses Friendstream ist so ziemlich das genialste Widget, das ich bisher gesehen habe, über das oder mit dem HTC Sense, ja, weil ich habe es auch für kein anderes oder ich habe es nicht im Market gefunden von irgendeinem anderen Anbieter, sowas Ähnliches, ja. Entweder sind die Widgets so mini klein, wie zum Beispiel die von TweetDeck, ja, oder die sind zwar groß, enthalten aber nicht die ganzen Informationen. Bei dem Friendstream kann man von verschiedenen Leuten eben, auch von verschiedenen Diensten auch die Nachrichten, die Statusnachrichten angezeigt bekommen, direkt in auf diesem Widget empfinden kann, auch von dort aus per Tastendrück oder per Klick dann verschicken und so weiter und so weiter. Genau das, was man eigentlich braucht, wenn man viel mit Social Networks unterwegs was macht. Und ich muss sagen, das Friend Widget oder wie heißt es nochmal, Friend Stream, Friendstream heißt ja, das. das ist eins von den genialsten Widgets für Social Networks überhaupt. Und das finde ich schade, dass es das sogar nur auf HTC Sense gibt, aber es ist ein Riesenplus für HTC Sense. Ja, definitiv. Ja, dann gibt es HTC Music Stream. Sollte Aha. man erwähnen, ist ein relativ kleines Tool und wird in Music mit eingebettet. Und endlich mal ein Player für Medienserver, der auch relativ schnell die Medien findet und auch Ja. indexiert und. Ja. Also ich habe beim Arcos dauert es ewig, wenn man die Inhalte liest. Ja. Beim Motorola brauchen wir gar nicht drüber reden, da kannst du schlafen gehen. Ist der, weil ich habe ja wahnsinnig viel Musik auf dem Und Gerät drauf und wenn der halt eben den Index einliest, das dauert ewig. Bei dem ja. Gerät sauschnell. Und bei Samsung gibt es ja auch diesen All-Share-Server. Der ist sehr, sehr schnell, aber der ist inkompatibel mit vielen, vielen, vielen DLNA-Servern. Also im Prinzip kann man sagen, das muss schon ein Samsung-Produkt sein und dann geht es einigermaßen damit. Ja, aber ansonsten sieht es eher schlecht aus dann. Also das, ich sag mal, von den Widgets her sind ja anderen Sachen nicht unbedingt jetzt so wahnsinnig interessant, was HTC da mitliefert. Es gibt noch einen Newsdienst. Also, außer eben das Weather-Widget, ne? Das ist natürlich auch. Das Weather Widget ist Hammer. Das ist absoluter Hammer. Das habe ich natürlich drauf und habe es natürlich auch beim Lock-on-Screen, Ah, weil da schön. gibt es auch die bekannten Ja, Neuigkeiten, die sicherlich alle schon gelesen haben. das ist schön, Man ja. hat diesen kleinen Ring und kann mit diesem Ring. das Gerät aufmachen, kann aber auch eine von 4 Applikationen, die man frei wählen kann, in diesen Ring reinziehen und startet damit direkt die Applikation. Ja, perfekt. Eine ganz tolle Geschichte, wobei da gibt's noch ein paar kleinere Bugs. Zum Beispiel bei der Kamera kann es mal passieren, dass die Kontrollbuttons nicht angezeigt werden. Ja. Dann muss man wirklich rausgehen und muss die Applikation nochmal neu starten. Also man kann dann, man sieht dann zwar das Bild, aber man kann es nicht steuern, weil keine Buttons da sind. Das sind so ein paar kleinere Bugs, da habe ich auch schon davon gelesen, das ist also nicht nur bei mir so, aber da kann man drüber hinwegsehen. Mhm. Es hat auch mal einer geschrieben, das Gerät würde ständig abstürzen, das kann ich nicht nachvollziehen. Wahrscheinlich hat er irgendeine Anwendung drauf, die nicht richtig läuft oder so. Mhm. Also bei mir ist es noch nicht abgestürzt. Kann ich überhaupt nicht behaupten. Was stimmt auch, dass es eine Anwendung ist. Ja. Ist die Kontaktverwaltung. Das ist mehr oder weniger eine erweiterte Form von der Google-Kontaktverwaltung. Bisschen schöner gemacht, bisschen bunter gemacht. Und die gefällt mir ganz gut, auch wie die Nummern seitlich mit angezeigt werden. Und auf jeden Fall schöner gelöst als bei Motorola. Ja. Auch der Wählbildschirm, wenn man telefonieren will, ist super genial gemacht. Tastatur, da muss ich sagen, muss ich mich entweder erst noch dran gewöhnen oder ist sie wirklich kacke. Ja, gut. Wahrscheinlich ist es das Umgewöhnen, weil die Motorola-Tastatur halt auch wirklich ganz anders war. Ja, Tastatur ist immer ein leidiges Thema. Also das beste Keyboard, das ich momentan finden kann, ist einfach das Gingerbread, das Standard-Gingerbread-Keyboard. Am ähnlichsten kommt das dieses Hack-Keyboard, dieses EEC-Hack-Keyboard, was es gar nicht lange schon im Market gibt, ja. Das simuliert quasi fast 1:1 das Gingerbread-Keyboard, bietet auch ein paar kleine Verbesserungen von der Tastenanordnung und man kann die Größe frei wählen, also ich kann es nur jedem empfehlen, wenn ihr Probleme habt mit eurem Keyboard auf dem Android, dann guckt euch mal das Hack-Keyboard an. Ich glaube, so heißt es auch, das ESC-Hack-Keyboard. Ja. Ich war auch noch nicht ganz fertig, weil das Keyboard hat auch einen unschlagbaren Pluspunkt. Ja. Und zwar das Ersetzen von oder das Finden von Ergänzungen ist klasse gemacht. Also kennt wirklich wahnsinnig viel Wörter. Das hat mich erstaunt. Also selbst komplexe Wörter und auch das Anlernen ist jetzt viel einfacher gemacht. Das ist ein einziger Tastendruck. Und dann habe ich ihm den ein oder anderen Begriff beigebracht. Aha. Das ist also sehr, sehr schön gemacht und das funktioniert auch gut. Nach wie vor finde ich es immer noch doof, dass man eine bei zum Beispiel Websuche oder so, dass man einen Begriff, den man eingegeben hat, nicht wählen kann, ohne ihn zu ergänzen. Das nervt. Aber das ist ja jetzt nicht von der Tastatur abhängig. Ja, okay. Also da sollte Google sich auch mal was überlegen. Auch beim Market ist es ja so. Ja, dann die Musik-App, sehr schön gemacht. Also original, ich glaube, das ist die App selbst, ist die OnStock-App. Ich weiß es gar nicht, ich habe die Gingerbread-Music-App noch nicht gesehen vorher. Aber es macht den Anschein, bis auf dieses Modul, dieses Music Stream, was sie da mit eingebaut haben. Kamera, Hammer. Also die Bildqualität, Fotoqualität ist absolute Spitzenklasse, habe ich ja vorhin schon kurz erwähnt, aber auch auflösungstechnisch, also nicht nur von den Farben, auch auflösungstechnisch kann es nicht ganz, aber fast mit einer Spiegelreflexkamera mithalten. Jetzt wollen wir nicht übertreiben. Jetzt wollen wir nicht übertreiben, ne? Also, es ist für so ein kleines Gerät erstaunlich gute Qualität. Hätte ich nicht gedacht. Spiegelreflexkamera. die Spiegelreflex mit der kleinsten Linse der Welt. Nein, also ich bin wirklich erstaunt, wie gut die Qualität ist. Ja, schön. Und wir haben ja eine Spiegelreflex-Digitalkamera und natürlich kommt es nicht ganz dran, das ist mir auch klar. Ja, das war ja aber ein Scherz. Die Qualität ist wirklich verdammt gut und ich habe sowas noch nicht gesehen. Video sehr gut. Also ich muss sagen, also Aufzeichnung ist wirklich in Ordnung. Du sagst das aber irgendwie so mit ein Aber. Genau. Ah, okay. Also 1080p zum Beispiel ist sehr ruckelig. Ah. Das liegt aber nicht also am Aufnahmestream, Ja. sondern das hat was mit Bewegung zu tun. Also es gibt eine extreme Bewegungsunschärfe bei 1080p-Aufnahmen. Also wenn ich das Ding stur irgendwo liegen habe und fasse es überhaupt nicht an, Ja. perfekt. Ansonsten ist Ja. es extrem wackelig, auch weil wegen der Größe, also wenn man das so mit der Hand filmt, dann kommt ja das natürliche Zittern der Hände wird ja übertragen. Ja. Und das sorgt leider dafür, dass es dann extremst wackelt. Naja. Also so eine Bildstabilisierung wäre vorteilhaft, wenn sowas umsetzbar wäre. Beim schnellen Bewegungen habe ich auch gemerkt, dass bei 1080p, wie gesagt, die Detailschärfe verloren geht. Und das ist leider ja ein bisschen schade, das ist beim Samsung ein bisschen besser. Also bei Samsung hat man im Stream ein Okay. bisschen besseres Ergebnis, nicht im Stream, ich meine in der Bewegung ein bisschen besseres Ergebnis. Aber grundsätzlich muss ich sagen, ist in Ordnung. Muss noch ein paar Mal testen. Also ich habe ja noch nicht so viel mit aufgenommen. Ein absoluter Oberhammer ist jetzt, wir hatten ja kurz das Thema des Handtricks und des Verschwindens vom WLAN und so weiter und so fort. Ja. Ich muss leider sagen, das ist wirklich ganz extrem bei dem Gerät. Wie? Wenn ich das Gerät nur auf den Tisch lege, mit dem Display nach oben, geht bei mir die Empfangsqualität so weit runter, dass ich jetzt zum Beispiel hier in diesem Raum gar kein WLAN mehr habe. Im Moment habe ich es halber auf der Tastatur liegen und habe 90% WLAN. Lege ich Okay. es jetzt vollständig auf meine Oberfläche, habe ich jetzt nur noch 1%, beziehungsweise es geht ganz weg. Hoho, in der Tat, aha. In der Tat. Wenn man Wahnsinn. es in der Hand hat, ja, also ich demonstriere es mal hier, wenn ich es hier so in der Hand habe, überhaupt kein Thema, nehme ich es so in die Hand, ja, geht schon der Empfang um mindestens 50% runter. Also Vom es ist WLAN. ganz, ganz krass vom WLAN. Okay. Und da muss ich sagen, weil ich habe es ja auch hier auf dem Tisch normalerweise liegen. Jetzt habe ich mir was gebastelt, dass es eben nicht liegt, sondern halt eben schräg dasteht. Ach, ich schenke dir zu Weihnachten einen Handyhalter, einen Handyständer. Ja, aber den habe ich ja nicht überall. Ich muss ja irgendwo hingehen können, mein Handy auf den Tisch legen können Du und legst dein Handy auf den Tisch? Habe ich noch nie gemacht. Mein Handy lege ich doch nicht einfach auf den Tisch. Ja. Nee, also das ist Was? wirklich ein bisschen nervend. Ja. Hey, mein Handy ist mein Ein und Alles. Ja, das wird nicht einfach auf den Tisch gelegt. Ruhe jetzt. Wenn da einer dran greift, muss ich ihn dann töten. Ruhe jetzt, ich bin hier am Moderieren. Nein, also ich bin echt erschrocken, dass es Ja. tatsächlich so Das ist, hört sich schlimm wie an. die Leute da befürchtet haben. Das hört sich schlimm Also es ist an. Hört sich wirklich jetzt richtig extremst krass an. krass, ja. Es ist wirklich extremst krass. Also das mit der Hand und komplett abdecken muss nicht sein. Es reicht, wenn man bestimmte Stellen nur abdeckt. Und es reicht hier einfach nur hier oben. Ah. Wenn ich hier oben so vorsichtig abdecke, ist der Empfang weg. Ja, Also nicht wohlgemerkt jetzt im immer Moment wegen WLAN. runtergegangen auf einen Punkt. Pah. Also da muss HTC noch was machen, weil wenn ich das irgendwo eng an der Haut Puh. trage, jetzt indem ich es in der Tasche habe oder so, dann wird ja dann auch der Empfang, wenn das Display vorne ist, extremst Ja, geblockt. starker Tobak, ne? Ja, also ich bin. Ich weiß auch nicht, aber da kommt vielleicht noch eine Lösung, die das, ja. Erklärt. Es scheint Wenn aber du es andersrum nur auf den mit. Tisch legst, wenn du es andersrum mit dem Display nach unten. Dann sehe ich es ja nicht. Aber wenn ich ein Display nach unten lege, glaube ich, bleibt. Oh, jetzt habe ich die Kamera angemacht. Dann glaube ich. Ich kann es mir nicht vorstellen, weil die Antennen sind ja hinten drin. Ja. Deswegen kann ich mir nicht vorstellen, dass das was ausmacht. Aber ich will ja. Entschuldigung, ich will ja mein Display sehen. Ja, wenn du es aber am Tisch legst und eh unbeachtet da drauf hast, ja, dann ist ja egal. Unbeachtet. Mein Handy ist nie unbeachtet. Ich habe es ja jetzt auch im Also, Moment da liegen. das möchte ich jetzt sehen. Also, du legst dein Handy auf den Tisch mit dem Display nach oben, um was zu tun? Um zu sehen, was da abgeht. Um zu sehen, was da. Dann nehme ich es in die Ja, so Hand, zum oder? Beispiel im Moment verfolge ich zum Beispiel den Feed. Okay, man kann ja alles so drehen und wenden, wie man will, habe ich schon gehört, ja. Ja, genau. Genau so kommt es mir auch jetzt gerade vor. Ja. Nein, also das ist das Hauptmanko, sage ich mal, an dem Gerät. Und wenn ich jetzt in der Nähe vom Sender bin, ist es überhaupt kein Thema. Aber jetzt hier in dem Raum, wo doch ein Stückchen weiter weg ist vom, vom WLAN, da bricht mir ständig die Verbindung ab und er geht dann ins GSM-Netz. Mhm. Was natürlich Traffic bedeutet, unnötigerweise. Mhm. Ja gut, okay. Der Witz ist, hochgestellt habe ich 90% hingelegt bis hin zum kompletten Wegfall des WLANs. Hm. Na gut, abschließendes Fazit, was meinst du? Bereust du es, dass du es jetzt gekauft hast? Dass dich nein, also bereuen tue ich es jetzt im Moment nicht. Es ist ja nicht so, dass ich das Gerät ständig auf dem Tisch liegen habe. Dann ist es auch nicht so, dass ich ständig WLAN habe. Und dann ist es auch nicht so, dass ich ständig so weit weg, sage ich mal, von dem WLAN-Router bin. Ach stimmt, wenn du ja unterwegs bist, wenn du irgendwo bist, dann hast du ja wahrscheinlich kein WLAN. Richtig, da sondern habe ich eher GSM und dann ist es nicht so schlimm, weil da scheint es keine Einschränkungen genau. zu geben. Da, genau, das vielleicht nochmal sagen, also es, wer jetzt sich total freut, ja, iPhone-Bug beim Android, nein, das ist überhaupt nichts zu vergleichen, weil es geht hier nicht um den Empfang, 3G oder GSM, sondern es geht hier um offenbar um das WLAN, eventuell Bluetooth, aber das hast du sicherlich noch nicht ausprobiert. Ne? Das Bluetooth habe ich noch nicht getestet, weil du weißt ja, ich bin ja kein Fan von Bluetooth. Und naja, genau, deswegen habe ich mir schon gedacht. Aber es geht halt, wie gesagt, da um den WLAN-Empfang und der scheint da wirklich Probleme zu haben. Leider. Leider, ja. Ein ganz großer Pluspunkt noch, also wenn man das Gerät jetzt an einen PC anschließt, dann bietet die HTC-Software sofort eine Auswahl an, die also es sind insgesamt 4 Möglichkeiten oder 5, ich will jetzt nicht lügen, ich gehe mal drauf, ich habe es ja gerade angeschlossen, ich habe es zum Laden angeschlossen, ich habe 5 Möglichkeiten, ich kann sagen nur laden, ich kann sagen als Festplatte benutzen, dann kann ich halt auf die SD-Karte zugreifen, wie mit einem Kartenlesegerät, ich habe den HTC Sync, da gibt es eine Software von HTC, um halt eben Kontakte und so weiter zu synchronisieren, auch Apps zu installieren vom PC aus, wobei das braucht man ja heute eigentlich nicht mehr. Dann zwei ganz interessante Dinge, einmal USB-Anbindung, um ein mobiles Netzwerk des Telefons für den PC freizugeben, also Tethering. Tethering, ja cool. Mhm. Das kann ich hier auf Knopfdruck tun. In dem Moment, wo ich das einschalte, installiert er automatisch, wohl bemerkt, ich habe vorher die HTC-Software drauf gemacht, aber dann erkennt er automatisch die Treiber und richtet einen LAN-Treiber ein. Also man braucht nichts mehr machen, der sich sofort aktiviert und sofort darauf routet. Mhm. Also spitzenmäßig ist dann sofort funktionsfähig. Das ist schön. Oder umgekehrt, man kann, das finde ich jetzt ganz witzig, wenn man gar keinen Empfang hat, kein WLAN und gar nichts, dann kann man die Internetverbindung des PCs verwenden, um von dem HTC-Gerät auf über den PC-Huckepack reinzugehen. Das ist auch nicht schlecht. Cool. Also ist auch recht gut gemacht. Gefällt mir sehr gut. Aha. Da war ich, ja. Super. Ansonsten bin ich eigentlich fast sprachlos. Energie, ganz wichtiges Thema, wobei man sagen muss, das Akku ist natürlich noch neu und es muss ein paar Mal geladen werden. Ja. Also wenn man viel mit rumspielt, dann ist nach 6 Stunden Schluss. Mhm. Also viel rumspielt heißt bei mittlerer Display-Helligkeit vielleicht paar Minuten gespielt. Ansonsten chatten, bisschen surfen, ist es nach 6 Stunden leer. Ja gut, ist eigentlich normal, ist gar nicht mal so schlecht. Ja, ich muss sagen, für die Dauernutzung dann. Ja, gut, wahrscheinlich wird das Display eben, gerade weil es besonders groß ist, mit der Beleuchtung am häufigsten halt oder am meisten Strom brauchen. Vielleicht als Tipp, wenn man in der Wohnung ist, dann die kleinstmöglichste Display-Helligkeit einstellen und dann geht das. Das HTC auch so eine automatische Anpassung für die Helligkeit? Nein, leider nicht. Okay. Leider gut. Nicht. Also das hat das Motorola, wobei da hat es auch nicht wirklich so gut funktioniert. Es war eigentlich auch immer viel zu hell eingestellt. Das habe ich auch immer abgeschaltet. Okay. Gut, alles klar. Also das war mal die erste Eindrücken vom HTC und ich denke, du wirst sicherlich auch hier in den nächsten Sendungen da vielleicht noch die eine oder andere Erfahrung dann mit uns teilen, ja, wie das aussieht mit dem HTC Sensation. Und ja, vielleicht gibt es ja irgendwann mal auch ein Software-Update, ne? für dieses WLAN-Problem. Du weißt, Ja, worauf ich hinaus will. wahrscheinlich, ja. Ein Software-Update, ja. Ja, so Nein, einfach aber ist das. vielleicht, wenn das Ganze wirklich überhand nimmt und die Beschwerden sich häufen, gibt es vielleicht einen neuen Deckel oder so, dass Na, es ja. dann anders gehandhabt wird. Nein, wie gesagt, da gibt es eine neue Software, die dann einfach verhindert, dass angezeigt wird, wenn die WLAN-Verbindung abbricht. So. Ach Ja, so, dann ja, wird die das noch. ist dann die andere Variante. Genau, dann wird dann noch die, dann werden noch drei Balken angezeigt, ja, wobei gar keine mehr vorhanden sind. Genau. Also ich weiß nicht, es gab ja einige, die geschrieben haben, dass sie auch ein HTC Sensation sich bestellt haben und das wahrscheinlich auch schon bekommen haben. Also auch hier könnt ihr gern mal eure Erfahrungen mitteilen. Die entsprechenden Adressen werden nachher vom Rio vorgelesen. Ja, genau. Gut, dann machen wir jetzt noch im Schnelldurchgang noch ein paar andere Themen. Samsung, habe ich das schon gesagt? Samsung will Importstopp von Apple-Produkten? Habe ich Ja. schon? Das habe ich schon gesagt. Gut. Brauchen wir es nicht nochmal zu sagen? Ja. Klar, Samsung, habe ich auch gesagt, soll eventuell gerüchteweise sogar alle Klagen zurückgezogen haben. Ich glaube es nicht. So, gut, bab. Konsortium, hast du noch geschrieben, hat Nortel Patentschlacht gegen Google gewonnen. Was soll denn das heißen? Also das, was das heißen Du soll. meinst, das ist, die haben die Bieterschlacht gewonnen, nicht die Patentschlacht. Die was? Die Die Bieterschlacht? Ja Bieterschlacht. gut, es geht ja um Patente. Es geht ja um wichtige und viele Ja. Patente. Ich ändere das noch, weil das ist so verwirrend. Patentschlacht. Heidenei, Also heidenei. die Bieterschlacht um die Nortel-Patente wurde von einem Konsortium quasi gewonnen und Google hat jetzt das Nachsehen. Ganz genau. Google hat ja kräftig mitgeboten, aber der Schlag ging halt eben an dieses Konsortium. Das Konsortium hat natürlich alle gegnerischen Firmen drin. Also in dem Konsortium gehört dazu BlackBerry, RIM, Oh nein. Microsoft, Ericsson, Apple, Sony Oh und nein. BMC. Ja gut, die hatten genug Geld, ne, zum Bieten. Die richtig gemeinsam an. Getreten sind. Es geht, ja, das ist mit einer Summe von 4,5 Milliarden Dollar über die Bühne gegangen. Ist ja verrückt sowas. Das ist eine wahnsinnige Und die Summe, aber Kunden es müssen es geht um bezahlen über wieder. 6.000 Patente im Mobilfunkbereich. Ja, und die Kunden müssen es bezahlen. Und zwar auf allen Seiten. Die Android-Kunden müssen Natürlich. wahrscheinlich bezahlen, weil Google jetzt kräftig an dieses komische Konsortium da zahlen muss. Und die Kunden von den Firmen aus diesem Konsortium, nämlich, tun wir mal die schwarzen Schafe nennen, BlackBerry-Hersteller RIM, Microsoft, Ericsson, Apple, Sony und EMC, die Kunden dürfen dann auch zahlen, weil die nämlich die wahnsinnige, verrückte, idiotische Summe von 4,5 Milliarden Dollar ausgegeben haben, um diese verfluchten Patenten zu kaufen. Ich hoffe, dass die Gerichte da noch einige davon als nichtig erklären. Da war es nämlich echt Rechtsschutz in den Ofen. So. Ja, also ich denke mal, es wird schon massive Folgen haben. Ja. Wie die genau aussehen werden, kann man momentan schwer sagen. Man darf halt nicht vergessen, im Moment sind, ich glaube, rund 45 Klagen am Laufen gegen Google. Oder, sorry, gegen Android. Und ich meine, ist zwar Google, aber man soll es schon spezifizieren. Und wenn da jetzt noch ein paar dazukommen, dann wird es langsam echt nervig. Ich meine, ist halt schade, dass Google mitgemacht hat und sage ich mal, verloren hat. Es wäre schön gewesen, wenn Google hätte das nehmen können, wenn ich Ja. jetzt angucke, was jetzt an Patentgeschichten jetzt gelaufen ist und wie das jetzt wieder hier einschlägt, dann tut das schon richtig weh. Und ich hoffe, dass wir nicht drunter leiden müssen, was unsere Androids und Android-Gemeinde betrifft. Ja, also ich bin da auch ja, ein bisschen traurig deswegen, aber wie gesagt, ich denke, da war es auch richtig, dass Google bei so einer Summe nicht weiter mitgegangen ist. Nicht, dass sie es nicht könnten, aber das ist einfach der Wahnsinn. Und ich denke, hier könnte man jetzt auch eine andere Route fahren. Ja, weil Google, wie gesagt, könnte diese vielleicht 2 Milliarden investieren in Gerichtskosten. Ja. Und dann eben Ja. gegen diese Patente rigoros vorgehen. Und ich denke, wenn die 10, 15% von diesen Patenten als nichtig erklären lassen können, wie es ja auch passiert ist gegen Oracle bereits, ja, dann ja, ärgern die anderen sich noch mehr und verschafft auch wieder Android ein bisschen Luft dann. Also, was da abläuft, das ist unglaublich. Das ist echt unglaublich. Und da wundert es mich auch nicht, dass kein Kleiner mehr irgendwie eine Chance hat, überhaupt Ja, Fuß zu fassen. ja. Also, da hast du doch gar keine Chance. Wenn du heute eine Genau. gute Idee hast, die trampeln dich tot. Richtig. Nun gut, traurig, traurig, dass da, dass die Abzocker wieder gewonnen haben. Aber naja, gut, es ist noch nicht aller Tage Abend, sagen wir mal so. Ja. Und bei Skype auch nicht, denn die haben es jetzt tatsächlich geschafft, Videotelefonie Jein. anzubieten, oder? Bei vier Geräten schaffst du. Jein, jein. Also es geht aus technischen Gründen, was nämlich Unterstützung der Kameras betrifft, geht es nur bei wenigen Geräten. Ah, genau. Also wir reden natürlich von der mobilen Version von Skype. Von der Ja, mobile Version genau. von Skype ganz genau. Und ich habe es bei mir mal drauf gemacht mit der Hoffnung, dass es halt aufgrund dessen, dass es ein neues Gerät ist, einfach geht. Aber dieser Wunschtraum ist nicht in Erfüllung gegangen. Bei welchen Geräten funktioniert es denn? Also, es funktioniert beim Nexus S, Desire S, Xperia Okay. Pro und Xperia Neo. Okay. Das alles. Das ist momentan alles. Wow. Nexus S heißt ja, dass es bei dir gehen würde. Ja. Ich weiß nicht, vielleicht können wir mal die Woche mal aus Spaß mal einen kleinen Test Ja, machen. klar. Und ja, wie gesagt, ich habe die Hoffnung gehabt, weil hier das Desire S mit drin steht, dass dann halt eben das Sensation auch unterstützt wird. Aber das Sensation hat natürlich viel hochauflösendere Kamera. Ja, Und es ist wohl eine Hardware-Geschichte, die immer wieder dafür sorgt, dass Videotelefonie nicht so richtig klappt. Ich Naja. habe so ein bisschen die Vermutung, dass auch deswegen 234 momentan so stockt. Ja, dass es einfach mit der Hardware das Okay. Ansprechen von den Kameras ein Problem ist. Okay. Aber Was gut, ist. Vermutung, reine Vermutung, Was hat das rein mit in der den Raum Street View gestellt. da zu tun, was du da noch geschrieben hast? Das interessiert mich jetzt auch mal. Das ist genial. Also, was heißt genial? Ich habe mich kaputt gelacht. Ich habe mich echt kaputt gelacht. Also, Google hat eins der oder hat das größte Update eingespielt von Street View, was es je gegeben hat. Also, die haben so wahnsinnig viel aktualisiert, dass es richtig raucht. Nur ein Land nicht. Dreimal darfst du raten, welches Land? lass mich raten. Blermini. Genau, Ja. Germany, weil, und warum nicht? Ja, ganz einfach, da geht das Theater wieder los mit dem Verschleiern. Und das ist denen einfach zu nervig und deswegen haben sie gedacht, oh, LMAA, wir lassen es einfach sein. Und zwar geht es hier in erster Linie um Auflösung. Die neuen Bilder haben erheblich höhere Auflösung. Ja. Und sind zum Beispiel Dänemark, Irland, Italien, Spanien, Niederlande, Norwegen, Schweden, Rumänien, Südafrika, Taiwan, Japan und USA und den Vereinigten Königreich. Ja, Die Mann. wurden alle damit versorgt, Deutschland? Nein. Und Ja, hierzu dürfte wunderbar. wohl die Diskussion Datenschutz bei Street View zusammenhängen, weil wir leben Oh, ja in Mensch. Blermany Toll. und die Leute wollen ja mit aller Gewalt ihre Häuser darstellen, verschleiert, dass man weiß, wo man einbrechen Ja, muss. genau. Also jetzt haben wir die Retourkutsche. Vielen Dank, Deutschland. Also ich muss sagen, ich möchte mich mal ganz herzlich bedanken an den Gutmenschen, die dafür gesorgt haben, dass wir jetzt im Technikentwicklungsland leben. Vielen Dank. Weil uns es soll angeblich, ich habe jetzt selbst noch nicht geguckt, ich werde aber gleich nachher mal gucken, das habe ich mir fest vorgenommen. Es soll angeblich eine extrem höhere Auflösung sein und man kann selbst kleinste Details jetzt erkennen. Okay. Nun gut. Was haben wir noch? Nur noch ein Thema. Ein Thema, Ja. ja, und zwar, oh ja, wir haben immer wieder Beschwerden von Entwicklern, was den Android-Market betrifft und den Verkauf von Applikationen oder von Apps. Diese Entwickler möchte ich mal kurz mitteilen, was wir auch schon mal gesagt haben. Wenn man es richtig macht, kann man auch Geld verdienen. Und wir haben auch hier jetzt ein Beispiel von einem Unternehmen, welches es richtig gemacht hat. Nämlich eine vernünftige, erstens eine gute App, was ja das Wichtigste ist, Ja. und dann auch eine gute Vermarktung. Also man hat auch mal das Ganze ein bisschen gezeigt und auch früh genug vorher gezeigt, schon in der frühen Entwicklungsphase. Wir haben es ja schon mal auch davon gehabt, von dieser SPB Shell, haben wir ja schon drüber gesprochen. Ich habe schon drüber gesprochen, Rio. Ich glaube, du hast auch mal ein Wort, zwei drüber verloren. Genau. Und jetzt ist sie da und sie wurde, und die Firma hat $750,000 schon umgesetzt. Mhm. In einer extrem knappen Zeit, also ich glaube 3 Wochen waren es ja. In genau. 3 Wochen haben die $750,000 mit dieser App verdient. Genau, weil es ist ganz einfaches Rezept. Ja, eine gute App, gut Werbung für den Bekanntheitsgrad sorgen. Ja, und dann kann man auch was für verlangen. Die SBB-Shell, wie viel kostet die Nummer? 10 Euro, gell, war das? $15. $15, gut. Ja, also und $15 sind 12 Euro noch was, glaube ich. So, ne? Und jetzt stellt euch mal das vor. Andere Entwickler jammern, weil jetzt ihre App für 99 Cent nicht verkauft werden. Tja, man muss jetzt sagen, wenn es niemand weiß, wenn niemand scharf gemacht wird drauf, dann kauft es auch niemand. Man darf halt nicht so in diesen Kategorien denken, wie jetzt beispielsweise bei iOS, ja. Man kann eben keine Furz-App auf Android programmieren und die dann verkaufen, ja, und meinen, jetzt kann man die große Kohle mitscheffeln, das geht einfach nicht. Hier im Android-Market, da braucht man eben auch, muss man eben auch was Besonderes bieten, ja, und dann sind die Leute aber auch bereit, dafür zu zahlen, und das ist auch gut so, weil die Furz-Apps können dann ruhig woanders bleiben. Also eins muss man natürlich ganz fair sagen, jemand, der jetzt noch nicht sehr gut betucht ist, kann natürlich nicht dieselbe Werbung machen. Das ist mir eigentlich auch klar. Klar, aber zumindest... Aber man kann ein bisschen Werbung machen und ich denke, das A und O ist einfach eine gute App zu machen. Mhm. Man muss sich halt länger Zeit lassen, die Firma hat sich lange Zeit gelassen. Sie haben lang vorher angekündigt, haben gesagt, das wollen wir machen. Jeder hat gesagt, oh geil, super, da warten wir drauf. Und siehe da, es hat eingeschlagen wie eine Granate. Ja. Also... Gebt euch einfach mal ein bisschen Mühe, auch was Innovation betrifft, einfach mal was Neues machen, einfach auch genau. Vielleicht mal was wagen, wo man dann sagt, okay, das Ding braucht Ressourcen. Wenn ich mir diese SPB-Shell angucke, das braucht Ressourcen und trotzdem verkauft sich es ohne Ende. Ja. Ja. Es sieht aber auch toll aus und da haben sich wirklich viel, viel Mühe gegeben. Ja, also es ist halt keine billige Kopie von Konkurrenzsystem, ja, sondern einfach ist mal was Neues, ja, und nicht nur eine einfache Adaption. Es ist auch immer so eine Geschichte, die Leute wollen was Neues, auch bei Android wollen die Leute was Neues und nicht nur die alten, aufgebackenen iOS-Applikationen, ja, das sind nämlich viele Leute, haben dann nämlich schon die Schnauze voll davon, ja, die wollen nämlich was Eigenes, was eine Android-Applikation, ja, und keine Kopie von der iOS-Version. Genau, ja. Wo wahrscheinlich dann noch schlecht kompiliert ist. Ja. Und richtig. Naja, auf jeden Fall insgesamt ist diese Applikation, das auch mal nebenbei noch erwähnt, sehr interessant. Guckt mal euch das Video an, was man damit Tolles machen kann. Vielleicht kommt der ein oder andere, der momentan ein On-Stock-System hat oder halt eben eine andere Oberfläche hat, auf den Genuss. Es ist sehr interessant, aber ich sag's euch gleich, also wenn ich mir das Video angucke, ihr müsst schon ein paar Ressourcen dafür rechnen. Okay, du, dann kommen wir doch zu den Apps der Woche, beziehungsweise eigentlich heute nur die App der Woche, weil ich hatte wirklich überhaupt keine Zeit für mir eine App da auszusuchen und jetzt einfach Google Plus zu nehmen als App der Woche wäre jetzt blöd. Und deswegen hast nur du eine diesmal rausgesucht. Also 3D-Bowling, ich beeile mich jetzt, lass was noch packen. Habe ich durch Zufall gefunden, hab's installiert, natürlich auf dem Sensation. Und ich muss sagen, also mir macht's tierisch Spaß. Es ist Bowling mit dem Finger, je nachdem, welche Richtung man halt eben über das Display drüber zieht, wird die Kugel beeinflusst und man kann halt eben, ja, bowlen, kurz und schmerzlos. Ist leider nur eine Solo-Geschichte im Moment, also man kann nur alleine spielen. Schade, dass es keinen Multiplayer gibt, wäre wirklich wünschenswert, weil die Spielphysik ist eigentlich gar nicht so schlecht. Mhm. Ja, grafisch finde ich es sehr schön gemacht. Man kann verschiedene Bälle auch wählen und ja, also ich habe keine Ahnung, ich glaube, ich habe mein Gorilla-Glas schon abgerieben. Bei lauter Spielen. Nee, es ist wirklich so, es schreiben zwar Leute rein von wegen keinen Suchtfaktor, aber es ist schon ein Suchtfaktor da. Also mir gefällt es auf jeden Fall. Vielleicht auch, weil ich ein bisschen ein Bowling-Fan bin, was Bowling-Spiele betrifft auf dem PC beziehungsweise auf Konsolen oder hier auf dem Handy. Eine Sache möchte ich allerdings noch erwähnen, ja, nochmal ganz kurz zu Google Plus zurückzukommen. Es ist tatsächlich so, überall, wo ich momentan auf Webseiten gehe, kann ich mit plus 1 Google Plus Bewertungen schon abgeben. Das ist unglaublich. Ja gut, plus 1 ist aber schon früher gestartet, ne? Das ist was, das ist ja im Prinzip was anderes. Man sieht allerdings. Ist aber jetzt mit Google Plus verknüpft. Ja, man sieht die plus 1 auf dem Profil, auf dem neuen sieht man ja auch die plus 1 Dinger, aber die erscheinen nicht in dem Stream jetzt direkt, ne, von mhm. Google Plus. Ja, die erscheinen nicht im Stream von Google Plus. Leider. Weil die Sharing-Funktionen fehlen noch ein bisschen, also es gibt kein Bookmarklet oder sonst irgendwas oder andere Dienste, mit denen man jetzt automatisch zum Beispiel Blogartikel oder sowas sharen kann oder einstellen kann. Das muss natürlich noch kommen, weil ist ja klar, ne? Also man. Ja. Okay, dann bin ich jetzt ruhig. Ich hätte jetzt schwören können, ich habe es jetzt halt noch nicht ausprobiert. Ich dachte, das wäre schon miteinander verknüpft. Ja. So, dann. Dann machen wir Ende. Genau, bevor jetzt die Verbindung nochmal abbrecht, ja. Beenden wir mal die Sendung, ja, lieber. Das war eine aufregende Folge, würde ich mal sagen, ja. Mit Blues und Hans Sensation. Wir werden von den beiden Sachen bestimmt noch in nächsten Folgen öfters mal was hören. Und ich darf mich dann von euch verabschieden. Ihr könnt uns erreichen unter Twitter @AndroidCast, Facebook Uncast Page, E-Mail uncast@thenetcast.com und auch auf der Seite uncast.thenetcast.com. Da könnt ihr nämlich Kommentare hinterlassen und da freuen wir uns immer tierisch drüber. Und ja, das war's dann. Ich wünsche euch eine schöne Woche. Bleibt gesund. Tschüss und gebt ab an den Mo. Ja, also was er immer wieder vergisst zu sagen, denkt dran, @thenetcasts in der Mehrzahl. Auf jeden Fall. Nicht Cast, sondern Casts. Ich betone das S. Ja. Ich wünsche euch auch noch einen schönen Abend und, oh je, 3 Abbrüche. Möget ihr uns verzeihen. Alle gute Dinge zu 3. Naja, gut ist es ja nicht, wenn es abbricht.